Editorial. Liebe Leute, wir freuen uns, euch hiermit die 60. Ausgabe der Gaida präsentieren zu können. Dass dieses Zeitungsprojekt im Januar 2016 in das 6. Jahr geht, hätte am Anfang wohl keine Sternehr der Beteiligten gedacht. Und auch wenn die 60. Ausgabe keine Jubiläumsausgabe mit Rückblicken, Gratulationen und einer Riesentorte geworden ist, oder gerade deswegen, erwarten euch auch dieses Mal, wie wir hoffen, spannende und diskussionsanregende Inhalte. Zu den Pariser Attentaten vom 13. November findet ihr Stellungnahmen unserer GenossstärInnen der Fédération Anarchiste sowie der Revolutionären Anarchistischen Aktion, DAF, die ihre Betroffenheit und Sicht auf die Zusammenhänge kurz darlegen. Mit Artikeln zu Mitkämpfen, Squads und anarchistischen Initiativen in Warschau setzen wir die anarchistisch organisiert in Osteuropa-Reihe genauso fort wie die Artikelreihe zu Anarchafeminismus bzw. der anarchistischen Konferenz in London 2014, AFEM 2014. Im Artikel Wobbling to Victory sind militante Gewerkschaften, anarchistische Chaoten oder die Zukunft der Arbeiter-Sterninnenbewegung, wird deutlich, dass in Arbeiterkreisen wieder verstärkt auf den Anarchismus geschaut wird, wie ist das im deutschsprachigen Raum? Ein Leserbrief zur Buzzer-Rezension Planet der Habenichtse aus der letzten Ausgabe nimmt einen konträren Blickwinkel auf das Buch ein. Zum Schluss haben wir auch in dieser Ausgabe wieder ein Gedicht von Jonathan abgedruckt. Leider ist uns in der letzten Ausgabe ein Fehler unterlaufen. Statt unsere größte Schwäche hätte der Titel mit Präzision zur Revolution, Handwerksanarchismus, lauten sollen. Als wir das mal heuer bemerkt haben, war die Ausgabe schon im Druck und konnte nicht mehr korrigiert werden. Bei den digitalen Online-Versionen waren wir so frei und haben es verbessert. Viel Spaß bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe. Eure Gaidav-Redaktion. Weltweit. Der Schmerz, welchen ihr erlebt, ist unser Schmerz, die Wut, welche ihr fühlt, ist unsere Wut. Am 13. November verloren in 7 verschiedenen Stadtteilen von Paris mehr als 150 Menschen ihr Leben und zig andere wurden verletzt infolge von koordinierten Angriffen des IS mit Bomben und Gewehren. Die Mörderbande IS setzt ihre Morde außerhalb des Nahen Ostens und der Region Anatoliens fort. Das Massaker in Paris zeigt klar, dass der IS-Terror keine Grenzen kennt. Wir fühlen das Massaker in Paris zutiefst mit und teilen euren Schmerz. Wir durchlebten und durchleben immer noch die Angriffe des IS, der durch den Staat unterstützt wird. Von Sengal bis Kobane, von Pirsus, Suru, bis Ankara, wir haben viele GefährtsternInnen und FreundsternInnen verloren. Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass die Massaker darauf abzielen, Angst, Misstrauen und Einsamkeit zu schüren. Unser Schmerz ist riesig und wächst jeden Tag mehr. In diesen Zeiten müssen wir die Solidarität ausweiten gegen die MörderSternInnen, welche uns in Angst, Einsamkeit und Vereinzelung begraben wollen. Wir sehen, dass die zeitgleichen Schritte des französischen Staates und anderer Staaten zum Ziel haben, den Vorgang zu lenken. Wir wissen, dass dieselben Strategien in unserer Region unter dem Namen Kampf gegen den Terror durchgeführt worden sind. In dieser Atmosphäre des Misstrauens haben die Menschen eine Psychologie der Angst, welche von den ideologischen Maßnahmen des Staates gelenkt wird, die staatliche Unterdrückung von RevolutionärSternInnen und staatliche Politik, welche die Freiheit der Unterdrückten einschränkt, wird politisch legitimiert werden, und die rassistischen Diskurse und Politiken werden zunehmen. Die Staaten nutzen diese außergewöhnlichen Zeiten für ihre politischen, ökonomischen und sozialen Interessen. Wir verstehen die Situation, in welcher die verschiedenen Menschengruppen, die in Frankreich leben, gerade sind und in Zukunft sein werden. Wir wissen um die Schwierigkeit, einerseits den Schmerz der Verlorenen zu tragen und nebenbei gegen die faschistische Mobilisierung in der Gesellschaft zu kämpfen, welche vom Staat erzeugt worden ist. Wir betonen dies selbst unter diesen harten Umständen, der Kampf sollte gegen die Angst, den Staat und den Faschismus gerichtet sein. Der Schmerz, welchen ihr erlebt, ist unser Schmerz, die Wut, welche ihr fühlt, ist unsere Wut, euer Kampf ist unser Kampf. Devrim si anarchist efaliet daf, revolutionäre anarchistische Aktion. Anarchistisch organisiert in Osteuropa Teil 2, Fortsetzung Warschau. We are the city, wir sind die Stadt. Autor, Kollektiv Syrena, Übersetzung, A.A. Folgenden Text hat das Kollektiv Syrena Anfang 2012 als Statement zu den Entwicklungen im Mitkampf in Warschau und in Anbetracht der Ermordung der in der Mieterbewegung aktiven Jola Brumczyka veröffentlicht. Seitdem hat sich im Kampf um bezahlbare Mieten, das Recht auf Stadt und Wohnraum für alle de facto nichts geändert. Ob sich das in naher Zukunft ändern wird und Zugeständnisse im sozialen Wohnungsbau gemacht werden, beispielsweise in Anbetracht der am 25.10.2015 in Polen stattfindenden Parlamentswahlen, wagen wir jedoch zu bezweifeln. Ein Interview zur aktuellen Lage und den gemeinsamen Kampf von Anarchist Sterninnen und Bewohner Sterninnen für das Recht auf Stadt kann unter www.aradio.belogsport.de angehört werden. Reprivatisierung und der Kampf für das Recht auf Stadt in Warschau. In Warschau gehört das Recht auf Stadt denjenigen, die das meiste Geld haben. Die Regierung der Stadt repräsentiert nicht die Menschen, sondern die Interessen von Spekulant-SternInnen, deren Geld lauter spricht, als die Bedürfnisse der Stadtbewohner-SternInnen. Warschaus wichtigstes Element, seine Bewohner-SternInnen, kämpfen für ihre Grundrechte, um in Würde leben zu können, die Stadt mitzugestalten und Entscheidungen über SELBG treffen zu können. Die ganze Tragik der Situation entfaltet sich in der Geschichte von der Mietrechtsaktivistin Jola Brumczyka, deren Kampf gegen Mieterhöhungen abrupt endete. Im März 2011 wurde ihr verbrannter Körper in einem Wald außerhalb Warschaus entdeckt. So wie es tausenden MieterSternInnen der Stadt widerfuhr, wurde auch Jola Brumczykas Haus reprivatisiert. Davor hatte es der Stadt gehört, die 1945 Eigentümerin tausender leerer Grundstücke und einer Handvoll übrig gebliebener Gebäude geworden ist, die die massive Bombardierung Warschaus von 39 sowie nach den Aufständen 43 und 44 überlebten. Während sich die neue kommunistische Regierung auf eine stalinistische Herangehensweise konzentrierte, große Hauptverkehrsadern, riesige leere Plätze, kolossale Denkmäler, kurz gesagt, eine Architektur, die die Kontrolle der Massen erleichterte, ähnlich der Hausmann-Architektur in Paris I, war das Lösen der gewaltigen Nachkriegskrise auf dem Wohnungsmarkt hauptsächlich eine Leistung der Menschen, die die Sache in ihre eigenen Hände nahmen und mit dem Neuaufbau der Stadt begannen, um anschließend die Stadt wieder zu besiedeln. Diese Besetzerinitiative ließ den Behörden der Stadt keine andere Wahl, als ihren Einsatz zu legalisieren. Familien, die die letzten 60 Jahre als StadtmieterSternInnen gelebt haben, bekamen Wohnungen im Rahmen des im Beiruter Dekret verabschiedeten Programms namens Kommunaler Wohnungsbau zu einem Festpreis vermietet. In polnischer Sprache wird das Programm Mieszkania Kommunalne genannt. In ähnlicher Art und Weise wurden leere Grundstücke in öffentliche Parks und Plätze umgewandelt und somit zu Stadteigentum. Mit Zugang zur freien Marktwirtschaft nach 1989 konnten Eigentumsrechte entsprechend der Vorkriegszeiten mithilfe der Gerichte zurückerkämpft werden und, was noch viel wichtiger ist, der Kauf und Verkauf von Eigentumstiteln ist zur regulären Praxis geworden. Diese neue Handelsmöglichkeit war die Geburtsstunde von GrundstücksunternehmerSternInnen, welche ausgezeichnet entwickelte Beziehungen zu bestimmten Stadtoffiziellen unterhalten, um gemeinsam mit ihnen eine wahrhaftige Mafia von EigentumsspekulantSternInnen zu bilden. In den vergangenen 20 Jahren ist der Aufkauf von Miethäusern der Stadt, von Parks und Plätzen, bewiesenermaßen vor allem der Gunst hochrangiger StadtbeamtsSternInnen zu verdanken. Bis heute gibt es keine gesetzliche Regulierung, die diesen Prozess der Reprivatisierung steuert und keine Schutzmaßnahmen für Menschen, die in reprivatisierten Häusern in Polen leben. Jola Brumczyka wusste aus eigener Erfahrung, dass Warschaus Verwaltung mit der Stadt wie mit einer Kapitalgesellschaft umgeht, mit völliger Ignoranz gegenüber den Rechten ihrer Bewohner SternInnen. Ihr Haus wurde von der Stadt an das Aristokratenduo Mossakowski-Massalski verkauft, ersterer ein antiquarer Graf, zweiterer ein Anwalt, beide dafür berüchtigt, Mieter SternInnen in der ganzen Stadt zu schikanieren. Jola fiel schnell in ein Loch aus plötzlich steigender Miete und nagendem Zweifel. Trotz ihrer ausweglosen Situation focht sie mehrere Kämpfe mit Mossakowski in den Gerichten und so wurde sie zur letzten verbliebenen Mieterin in ihrem Haus, die der Unternehmer nicht loswerden konnte. Jola kämpfte auch für einen Systemwechsel in Polen, das einzige nachkommunistische Land, in welchem MieterSternInnen buchstäblich in ein Haifischbecken geschmissen wurden. Nirgendwo anders werden die Forderungen von Grundstückseigentümer SternInnen auf Kosten der MieterSternInnen ausgetragen. Anstatt enteigneten Besitzer SternInnen bzw. ihren Nachfahren eine Entschädigung zu zahlen, in anderen Staaten werden damit 10-20% abgefangen, schöpft das arme Warschau sein volles Budget aus und zahlt 100% des Immobilienpreises, oder, wie es noch öfter passiert, es gibt seinen Grundbesitz im Wert von mehreren Millionen einfach weiter, während Menschen darin leben, so als wären sie ein Stück Fleisch mit der Aufschrift »Mach mit ihnen, was du willst«. Jola stellte fest, dass Solidarität benötigt werden würde, um die Situation zu ändern, und initiierte die Warschauer Mietervereinigung, Warszawski Stowarzyszczyni Lokator, wiegend. Neben Jolas Besitzern haben viele andere Eigentümer SternInnen sich ein Beispiel an den Behörden genommen. Die Geschichten über gepeinigte Mieter SternInnen hört Mensch auf beiden Seiten des Weichselufers. Praga, östlicher Bezirk. Ein Brief mit der Bitte, das Wasser in einem Gebäude wieder anzustellen, da ist zu viel Scheiße, von Menschen und von Hunden. Sobald die Scheiße aus dem Gebäude ist, werden sich die Probleme von alleine lösen. Das Gebäude ist kontaminiert, solange Scheiße darin ist, unterzeichnet von Chris Kozuschi, Bauleiter. Rodemisi, Zentralbezirk. Die Miete ist erneut gestiegen. Kann ein Mensch so plötzlich so schnell auf die Straße gesetzt werden, nur 2 Tage vor Weihnachten, aber das ist doch kein Mensch, antwortet Bauunternehmerin Anna Ferguson. Jolas Situation war eine ähnliche. Mossakowski und Massalski brachen in ihre Wohnung ein, indem sie ihr Vorhängeschloss mit einem Trennschleifer zerschnitten. Sie würden kommen, um sie spät in der Nacht zu schikanieren, sie würden ihr drohen, oft in Begleitung eines Polizeibeamten. Es gibt zahllose solcher Geschichten, aber die Reaktion der Stadt ist immer dieselbe: Das ist Privateigentum, das betrifft uns nicht. Auf einer von Warschaus Hauptverkehrsadern, auf der Marszakowska Street, wurden schon mehr als 40 Häuser reprivatisiert. Über 20.000 Häuser in der Stadt warten darauf, zurückgeführt zu werden. Jan Stachura, ein weiteres Beispiel eines Warschauer Eigentümers, ist ein Anwalt, der darauf spezialisiert ist, Eigentumstitel von Mandant SternInnen zu erwerben, die er im Gericht vertritt. Diese einträgliche Praxis machte ihn zum alleinigen Eigentümer von fast jeder Straße in Warschaus Stadtzentrum. In Übereinstimmung mit den Eigentümerclubs, davon gibt es ein paar in Warschau, sollen 97% des Warschauer Eigentums gemäß der Vorkriegsgeografie zurück in private Hand fließen. Und das könnte sehr schnell passieren, ist doch Reprivatisierung ein sehr dynamischer Prozess. Die Stadtregierung kann nur garantieren, dass es innerhalb von 90 Tagen, nachdem ihr Anspruch auf ein Gebäude erloschen ist, keine Forderungsklagen 2 darauf gibt, aber wer weiß schon wirklich, wann so eine Klagen kommen könnte. Solche Klagen betreffen auch Parks und Plätze in der ganzen Stadt, Orte, für die die Bewohner SternInnen hart gekämpft haben, um sie behalten zu dürfen. Natürlich werden darüber kaum noch Beratungen abgehalten und die Stadtverwaltung dürfte es wenig interessieren, ob ein Park bleibt oder ob es ein luxuriöses Bürogebäude mit Tiefgarage wird. Nachdem in einer Stadt in Zentralpolen, alle Einsprüche und Petitionen, einen Nachbarschaftspark behalten zu können, von der Stadt und dem Eigentümer ignoriert wurden, schlossen sich die MieterSternInnen vor Ort zusammen und kletterten abwechselnd die Bäume hinauf, um sich gegen die Armee von Bulldozern des neuen Eigentümers zu wehren. Im Scheinwerferlicht von Kameras lenkte der Eigentümer ein und das Bezirksgericht stufte die Zerstörung des Parks als ungesetzlich ein. Als sie gedacht haben, das Gesetz würde sie schützen, feierten die AnwohnerSternInnen ihren Erfolg. Aber als die Kameras den Park verließen, kam der Eigentümer zurück und fällte alle Bäume in der Gewissheit, dass die Strafe für den Verstoß gegen die Auflage des Gerichts nur einen klitzekleinen Teil seines zu erwartenden riesigen Gewinns ausmachen würde. Der Platz für eine offene Diskussion darüber, wie es in der Stadt aussieht und für wen sie ist, ist zusehends begrenzt und lässt persönlichen Interpretationsspielraum. Das Problem jedoch betrifft StadtbewohnerSternInnen in ganz Polen in einem Ausmaß, das es verdient, eine kollektive Tragödie genannt zu werden und das umso mehr, weil die Stimmen der untergeordneten AnwohnerSternInnen, der VerteidigerSternInnen von Parks, Plätzen, von Einzelhandel und Mieterrechten, bei den Menschen mit Macht auf taube Ohren stoßen. MieterSternInnen, die in reprivatisierten Wohnungen leben, finden sich in der Mitte eines Schlachtfelds wieder, jedes Jahr werden ihre Rechte weiter beschnitten, um ihre Wohnungen noch schneller leer zu bekommen, damit der Raum für exklusive Investmentpläne noch schneller geschaffen werden kann. Im Herbst 2011 stimmte die Regierung einer neuen Regelung zu, die es möglich macht, Menschen während der Wintermonate räumen zu lassen, zu diesen zählte bisher die kalte Periode von November bis März, wenn die Temperaturen von minus 10 Grad C bis zu Grad 30 heruntergehen. Damit legalisierten sie die Räumung von Menschen aus ihren Wohnungen in Garagen, Keller, Obdachlosenheime und auf die Straße. Davor wurden des Weiteren Pläne zum Aufbau von Containerwohnungen geschmiedet und die ersten Familien zogen bereits in solche Plastiknachbarschaften, die es in ganz Polen geben soll. In 2010 waren mehr als 6.000 Familien auf der Warteliste für soziale bzw. kommunale Wohnungen in Warschau. Die Wartezeit auf solchen Listen beträgt bis zu 8 Jahren. Trotz des enormen Bedarfs geschieht dies, weil die Behörden nicht in den Ausbau von Wohnungen mit kontrollierbaren Mieten investieren. Stattdessen wächst die Anzahl der Leute auf diesen Listen jedes Jahr, weil die Behörden den städtischen Wohnungsmarkt verkleinern und im Gegenzug die Privatinvestments erhöht werden. De facto bedeutet das, dass Menschen, die sich keinen entsprechenden Privatstandard leisten können, aus der Stadt fliegen. Mittlerweile gibt es in Warschau mehrere 10.000 leere Wohnungen. Entsprechend der stadteigenen Statistik gibt es allein im Zentralbezirk Warschaus über 750 leere Wohnungen, die Stadteigentum sind. Neugebaute, in privater Hand liegende, leere Häuser gab es im Jahr 2010 etwa 25.000 in ganz Warschau. Es gibt außerdem eine unmessbare Menge an Wohnraum, der leer steht, weil er an internationale Investmentfonds, Banken oder Privathändler mit dem Ziel verkauft wurde, auf dem Wohnungsmarkt zu spekulieren. Ein weiteres, klassisches Warschau-Szenario, nachdem ein Gebäude übernommen wurde, tut der neue Eigentümer sofort alles Mögliche, um die lästigen MieterSternInnen loszuwerden. Die Menschen werden geräumt, aber das Gebäude steht meist noch für weitere 5 Jahre oder so leer, so lange bis der Eigentümer seinen Papierkram erledigt hat, sucht er sich Miteigentümer, gründet Renovierungsfonds oder er wartet einfach nur bis das Haus verfallen ist, um sich die Renovierungskosten zu sparen. In dem Zusammenhang ist es ein weiterer Schlag ins Gesicht, dass eine gesetzliche Regulierung in Anbetracht der Reprivatisierungsprozesse eigentlich schon geschrieben wurde, aber seit 2008 hat sich anscheinend einiges an Staub in der Behördenablage gesammelt. Vor nicht allzu langer Zeit fragte ein mutiger Reporter den polnischen Premierminister Tusk während seines Besuchs in Brüssel, über die Zukunft des Reprivatisierungsgesetzes würde es jemals das Tageslicht erblicken. Wir mussten feststellen, dass solch ein Gesetz unfair gegenüber den BürgerSternInnen ist, antwortete er. Klar, wir müssen nur die BürgerSternInnen mit Profit ersetzen und Tusk liegt vollkommen richtig damit, dass nur Regulierungen, die mehr Profit akkumulieren, fair sind und ins Gesetz aufgenommen werden sollten. Nach all dem sollte klar sein, dass das vorrangige Objekt und wichtigster Bestandteil von allem in Polen der Profit ist. Leider äußerte Tusk diese Worte am 11. März 2011, nur drei Tage nachdem Jola Brumczyca tödlich verbrannt in einem Wald außerhalb Warschaus gefunden wurde. Offiziell gilt Jolas Fall als ungelöst, obwohl die Wahrheit über ihren Tod kein Geheimnis ist. Jolas Mörder wurde angeheuert und bezahlt von denen, die das größte Interesse an ihrem Verschwinden hatten. Mossakowski steht nicht unter Beobachtung der Staatsanwaltschaft und er achtet besonders darauf, dass weder sein Name noch sein Gesicht mit Jolas Mörder in Verbindung gebracht werden. Der Polizeiermittler, der ihren Körper untersuchte, ist auch tot, ein unerklärlicher Selbstmord oder so ähnlich, behauptet die Staatsanwaltschaft. Aber wer auch immer für eine volle Ladung Diesel bezahlt und Jola in Brand gesteckt hat, er ist nicht der Einzige, der diese Last mit sich trägt. Die Stadtbehörden einschließlich Hanna Kronkiewicz-Walzett als Bürgermeisterin an der Spitze tragen die größte Verantwortung für ihre Inkompetenz und Habgier. In Anbetracht des radikalen Verlusts von Grundrechten, die ein Leben in Warschau und anderen Städten garantieren, ist es kein Wunder, dass die Menschen die Sache selbst in die Hand nehmen und ihr Recht auf Stadt einfordern. Im Dezember 2011 besetzten Einwohner Sterninnen Warschaus eine Milchbar 3 namens Prasowi, als diese wegen steigenden Mieten kurz vor dem Schließen stand. Im Oktober 2011, am Internationalen Mietertag, übernahmen protestierende Anwohner Sterninnen eine Bibliothek im Stadtzentrum und hielten eine Versammlung ab. Über den Winter organisierten Mieter Sterninnen Nachtwachen, die um Mietshäuser, welche des Öfteren durch die Lakaien des Eigentümers in Brand gesetzt werden, patrouillierten. Diese zufälligen Brände sind am kostengünstigsten für den Eigentümer, besonders dann, wenn ein Gebäude auf der Liste der historischen Gebäude vermerkt ist und einfach verschwindet. Oft beschleunigen Eigentümer Sterninnen den Prozess, indem sie Feuer oder Explosionen oder Ähnliches arrangieren. Im Sommer 2011 sammelten Anwohner Sterninnen Geld, um einen Bolzenschneider zu erwerben, damit sie die Ketten zerschneiden konnten, die ein Stern-E-Eigentümer Sternin angebracht hatte, um den örtlichen Park abzusichern. Über das Jahr hinweg zogen unzählige Menschen mit der Unterstützung örtlicher Graswurzelgruppen in verlassene Wohnungen. Sie besetzen diese sozusagen. Das sind nur die ersten Zeichen davon, dass Warschauer Sterninnen die steigende Arroganz gegenüber ihren Bedürfnissen nicht länger hinnehmen werden. Der dramatische Aufschrei durch Jolas Freunde im März 2011 war: Ihr könnt uns nicht alle verbrennen, und hat sich mittlerweile in eine Praxis umgewandelt. Die Stadt zu einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung und seine Bewohner Sterninnen zu Humankapital werden zu lassen, ebnet den Weg zum Sozialdarwinismus, jedoch nicht zur Demokratie. Das Humankapital hat die Schnauze voll. Wir sind die Stadt. Kollektiv Syrena. Warschau, Februar 2012. Über Anarchismus, Zentralismus und die Squads in Warschau. Ein Interview mit einem Genossen des Syrena-Kollektivs. Autorenschaft: Anarchistisches Radio Berlin. Subtext: Als Teil einer Reise durch Osteuropa hatte ein Mitglied des Anarchistischen Radios Berlin die Möglichkeit, ein Interview mit einem Genossen des Syrena-Kollektivs zu führen. Das Syrena ist ein Squad in der Innenstadt von Warschau und es hat seine Wurzeln in der Mieterbewegung. In diesem Interview sprechen wir über die große Anzahl an Aktivitäten, wie beispielsweise antirassistische Arbeit, soziale Arbeit und diverse anarchistische Aktivitäten, die von diesem Ort ausgehen. Des Weiteren sprechen wir einerseits über die Verbindung zum Psychotnia-Squad, welches direkt hinter dem Syrena liegt, sowie andererseits über die persönliche Meinung des Genossen bezüglich des kontroversen Verkaufs des ODZYSK-Squad in Poznan, was derzeit einfach ein wichtiges Thema in der polnischen Bewegung ist. Hallo Paweł. Danke, dass du dem A-Radio ein Interview gibst. Du bist Teil des Hauskollektivs um das Syrena, ein Squat in der Innenstadt von Warschau. Kannst du uns erstmal etwas über die Anfänge dieses Squats erzählen und über seine ursprüngliche Idee? Dieser Ort wurde vor ungefähr 5 Jahren als direkte Reaktion auf die Ermordung von Jola Brumtzischer, Mitaktivistin und Mitbegründerin der Warschauer Mietervereinigung, gegründet. Sie war die letzte Verbliebene, die im Haus gegen die anstehende Reprivatisierung ihres Blocks kämpfte und sehr aktiv in der Organisation der Mieterbewegung in Warschau. Ihr verbrannter Körper wurde Anfang März 2011 in den Wäldern gefunden. Nachdem diese Nachricht bekannt wurde, entschieden viele Leute in Warschaus Mitbewegung, dass es Zeit sei, sich von der bürgerlichen Form des Widerstands abzuwenden und sich mehr in der Richtung direkter Aktion zu organisieren. Einige davon besetzten dieses Haus hier, das Syrena. Es war zu der Zeit bereits reprivatisiert und von MieterSternInnen befreit. Es stand leer, weil der Besitzer dafür sorgte, dass alle MieterSternInnen aus dem Haus verschwanden. Manche Menschen besetzten ihre Wohnungen in einem Teil des Gebäudes wieder, aber das meiste war leer und verfallen, als wir es betraten, und seitdem ist das Syrena-Kollektiv hier organisiert und wir kümmern uns darum, den Raum zu erhalten und auf Vordermann zu bringen. Der Geist des Widerstandes und die Zusammenarbeit mit der Mietrechtsbewegung sind unsere Hauptaktionsfelder hier in Warschau. Welche Art von Aktionen würdest du sagen, werden von diesem Ort aus heutzutage gestartet, oder wie würdest du es beschreiben, weil ich auch einige andere Räume in diesem Haus sah, wie beispielsweise einen Umsonstladen, eine offene Küche, eine Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt. Wir versuchen es, der Großteil des Gebäudes wird genau genommen nicht als Wohnraum genutzt, sondern mehr als sozialer Raum. Der größte Teil ist das Infocafé Ubuzia, in dem wir gerade sitzen. Das wird von uns betrieben und ein Großteil der Einnahmen fließen in die Unterstützung unserer Arbeit als Kollektiv. Es ist auch eine Art INFO-Laden mit Buch- und Zeitschriftenhandel und so weiter, in dem du auch Flyer finden kannst. Weitere Räume sind, wie du bereits sagtest, der Umsonstladen, dort kannst du Klamotten und andere Dinge ohne Geld tauschen. Es gibt ein Aufnahmestudio, das von Bands genutzt werden kann und ebenfalls für den Fall eines zukünftigen Piraterradios gedacht ist. Es gibt einen Grafikraum. Es gibt ein Bike-Café, wo du dein Fahrrad reparieren kannst. Das wird von einem unabhängigen Kollektiv betrieben und organisiert, also auch von Leuten, die nicht hier im Haus leben. Es gibt auch einen Workshop in Xerografie hier, wo wir einiges von unserem Output herstellen. Es gibt eine offene Küche und einen Konferenzraum. Es gibt einen revolutionären Amateurchor und eine Musikschule. Ein weiterer großer Teil unserer Initiative wird STIT University genannt, die gab es schon ein paar Mal und besteht aus einem Bündel von Kursen, gemacht von Menschen für Menschen zum Austausch von Wissen. Es gibt viele Sprachen, wie beispielsweise Polnisch, Französisch, Arabisch und so weiter, aber auch theoretische und praktische Workshops unterschiedlichster Natur. Wenn du etwas unterrichten kannst oder lernen willst, kannst du kommen und dann gibt es einige freie Klassen, in denen du mitmachen kannst. Wir sind auch in vielen größeren Initiativen und Bündnissen engagiert, wie zum Beispiel die Mieterbewegung in Warschau, das ist eine Ansammlung von Mietervereinigungen, aber auch viele MieterSternInnen, die unorganisiert sind und auf ihre eigene Art und Weise kämpfen wollen, sind darin engagiert. Das ist eine unserer Hauptaktivitäten. Und weiterführend der Kampf für das Recht auf Stadt, Parks zu verteidigen, Schulen und so weiter. Diese Art von Kämpfen sind gemeinhin wichtig für die Stadt. Dieser Ort ist außerdem in die Unterstützung von Geflüchteten und MigrantSternInnen eingebunden. Es gibt eine Gruppe, die polnische Sektion von No One Is Illegal. Sie heißt Migration is not a crime, Einwanderung ist kein Verbrechen. Diese Gruppe hat ihre Ursprünge in einer Protestwelle für Maxwell Itoja, einem aus Nigeria stammenden Polen, der von einem Polizisten getötet wurde. Daraus entsprang eine Widerstandsbewegung gegen Polizeigewalt und Rassismus. Viele Menschen, die heute im Kollektiv organisiert sind, waren ebenfalls an diesen Protesten beteiligt. Nach der Protestwelle im Herbst 2012 bildete sich eine Gruppe und es gab Hungerstreiks in Abschiebelagern, eine Reihe von Hungerstreiks, in den meisten Abschiebelagern, und die Gruppe Migration is not a crime bildete sich, um die Streikenden innerhalb der Knäste zu unterstützen, um die Außenwelt über die Geschehnisse zu informieren und um die Streiks zu koordinieren. Eines unserer Ziele heute ist es, ein Buch von Katharina Lamasova, eine der Geflüchteten, die den Protest starteten, zu drucken. Sie schrieb ein Buch über ihre Erfahrungen als Migrantin in Polen und über die polnischen Abschiebelager. Wir versuchen, es selbst organisiert zu drucken und zu veröffentlichen. Die Gruppe ist heute aber auch an der Unterstützung der Geflüchteten in der sogenannten Flüchtlingskrise beteiligt und wir veranstalten seit ein paar Jahren die Anti-Frontex gegen die Europäische Abschiebeagentur, die ihren Sitz in Warschau hat. Dieses Jahr gab es auch eine internationale Demonstration gegen Frontex in Warschau. Des Weiteren gibt es einige antifaschistische Gruppen, die sich hier treffen und wir unternehmen auch etwas gegen diese legalen Räumungen jede Woche. Jede Initiative, die mit unseren Regeln einverstanden ist, ist willkommen, diese Räume hier zu nutzen und teilzuhaben. Ich kann mich gar nicht an alle Gruppen und Menschen erinnern, die sich hier treffen und ihre Arbeit in Initiativen organisieren. Großartig! Das hört sich nach viel Raum für politische und soziale Aktivitäten an, die von hier aus gestartet werden. Hinter diesem Gebäude habe ich ein weiteres Squad gesehen, welches Psychotnia genannt wird. Was würdest du sagen, an welchem Punkt arbeitet ihr zusammen? Ich denke, das ist eine gute Frage, weil ich denke, dass wir es verpassen, uns miteinander zu koordinieren. Ich glaube, unsere Zusammenarbeit ist nicht sehr eng. Wir haben einige Verbindungen. Und ich denke, das Profil unserer Räume ist sehr unterschiedlich und Psychotnia ist mehr darauf bedacht, ein unabhängiges Kulturzentrum zu sein, das viel im Bereich unabhängiger Kultur und Musik tut und die viel mehr Konzerte organisieren und so weiter. Wir kommen mehr aus der Mieterbewegung und wir haben mehr diese Mieterperspektive, betrachten unser Projekt mehr als einen Hausstreik. Manchmal wehren wir uns gegen die Bezeichnung Squad und bevorzugen den Begriff besetztes Haus, aber wir nennen uns Wilde Mieter Sterninnen statt Besetzer Sterninnen. Es ist nur ein etwas anderes Profil, was nicht heißen soll, dass Psychotnia nicht politisch aktiv ist oder dass wir keine unabhängige Kultur machen. Ich denke einfach, wir sind etwas unterschiedlich und wir sollten uns besser miteinander koordinieren und unseren Aktivismus mehr miteinander verbinden, was, wenn wir es tun, viele Vorteile bringt. Also ich meine, es erzielte gute Ergebnisse, es trägt Früchte. Ein Beispiel ist die Zusammenarbeit bezüglich des Anarchist Black Cross in Warschau. Wir veranstalteten die Anti-Prisons letzten Sommer vor einem Jahr. Wir haben auch eine Neujahrsparty für beide Squads organisiert. Das war auch eine Spendesammlung für das Anarchist Black Cross, die dabei half, Geld für ein paar größere Fälle zu sammeln, die wir sonst nicht in der Lage gewesen wären zu unterstützen. Da schwang auch ein bisschen direkte Solidarität mit, weil sich ein Teil des Neujahrsabends an die Gefangenen hier im Stadtzentrum direkt richtete. Wir machten Feuerwerke und Soli-Gesänge außerhalb der Mauern. Ich denke, das Beispiel Anarchist Black Cross zeigt, dass es ein großes Feld gibt, wo wir Kräfte effektiv bündeln können und dann trägt das Ganze auch Früchte. Ja, auf jeden Fall, hört sich nach einem Plan an. Wir sprachen über das Anarchist Black Cross, also lass uns zum Thema Anarchismus übergehen. Wie ich hörte, ist die Anarchistische Föderation in Warschau gerade nicht aktiv. Wie würdest du die anarchistische Bewegung im Allgemeinen zurzeit in Warschau beschreiben? Ich finde, wenn wir über die Anarchistische Föderation sprechen, sollten wir nicht sagen, dass sie komplett inaktiv ist. Die Gruppe tut was, nur hat sie keine führende Rolle. Und ich denke, In Warschau haben wir einen großen Pluralismus unterschiedlicher anarchistischer oder kommunistischer oder radikal linker Gruppen, denen ein bisschen die Verbindung zueinander fehlt und die manchmal weniger, manchmal mehr direkt aneinander geraten aufgrund unterschiedlicher politischer Profile. Und ich denke, ein großes Anliegen unsererseits ist es, Formen der Solidarität und der Zusammenarbeit zu entwickeln, die diesen produktiven Pluralismus zusammenhält und die nicht auf eine zentral organisierte Bewegung mit hierarchischen Strukturen hinausläuft, welches eine weitere Gefahr, ein anderer Teil des Problems ist. Wir sollten an Möglichkeiten arbeiten, die die Unterschiede der Gruppen erhalten, aber gleichzeitig eine Art Koordination zwischen den Gruppen schaffen. In manchen Fällen ist es uns gelungen, solche Allianzen zu schmieden, aber in anderen Fällen wiederum ist es gescheitert. Ich denke, vor allem in Warschau ist das ein großes Problem. Aber andererseits, beispielsweise in Poznan, da würde ich sagen, dass die AF zu zentralistisch ist und das ist eine Strategie, die mich nicht anspricht, also einen Kern zu haben, der abstimmungsberechtigt für den Rest der Initiative ist, denn das ist das schlimmste Bolschewistische, was du finden kannst, eine zentralistische Struktur, die außerdem Hierarchien schafft. Und dann kommt es in manchen Fällen vor, so wie beim Verkauf des ODZYSK-Squad vor kurzem, der dem ODZYSK-Kollektiv irgendwie durch die AF aufgezwungen wurde, weil sie entschied, dass das Projekt nicht mehr lohnend sei und es geschlossen werden müsse. Das ist die andere Seite der Medaille und ich denke, wir sollten einen Mittelweg finden zwischen zu viel Zentralismus und zu viel Unorganisiertheit, wie wir es hier in Warschau sehen. Das wäre meine letzte Frage gewesen. Was ist deine persönliche Meinung über den Verkauf des ODZYSK? Möchtest du etwas über diesen Sachverhalt sagen? Auf jeden Fall. Ich spreche hier für mich selbst, weil es einige Diskussionen innerhalb des Kollektivs gibt. Ich denke, das ist besonders schlimm für die polnische Squatting-Bewegung und es wirft unseren politischen Kampf um Jahre zurück und ich denke, wir sollten keinesfalls jemals irgendwelchen Raum verkaufen. Und was mich viel mehr ankotzt, ist der Prozess dahinter, der im Text No Man's No ODZYK is not for sale von einem ehemaligen Mitglied des Kollektivs mit eigenen Erfahrungen den antidemokratischen und autoritären Werdegang, den es nahm, beschreibt. Und ich verstehe die Zweifel, aber ich glaube diesem Text und ich habe mit vielen Leuten aus dem ODZYK gesprochen, die sagen, dass die Sache nicht so gelaufen ist, wie sie in einer anarchistischen Bewegung laufen sollte. Und ich finde, ich spreche hier aus meiner persönlichen Sicht, dass es sehr schlecht ist, dass das passiert ist und es zeigt eine fehlende antikapitalistische Perspektive, wenn wir einfach so etwas verkaufen können. Und es fehlt uns auch eine anti-hierarchische Perspektive, wenn die Dinge auf diese Art und Weise laufen können. Ich denke, wir sollten aus dieser gemachten Erfahrung einige kritische Punkte entnehmen und wir sollten uns vor dem Aufbau informeller Hierarchien und vor autoritären Tendenzen an sich vorsehen und die Unabhängigkeit von Räumen wahren und so weiter und so fort. Ich denke, das wäre sonst nicht passiert. Ja, es tut mir leid darum. Ich denke, die Anarchist-SternInnen dort sollten offener mit Kritik bezüglich dieser Entscheidung umgehen und das bedeutet nicht, dass alle daran beteiligten Personen schlecht sind oder dass die ganze AF in Poznan schlecht ist, aber sie sollten einen kritischen Blick auf diese negativen Tendenzen aufgrund der Vorkommnisse werfen und ich finde, das sollte sich ändern. Danke, Pavel, für diese letzten Worte und danke für das Interview. Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest? Vielleicht Veranstaltungsankündigungen oder sowas? Ich würde gern Grüße an das neu gegründete Kollektiv von radikalen Schrebergärtner-SternInnen, die gerade mit dem Unternehmer kämpfen und Teil des Reclaimed Fields-Netzwerks sind und hier im Randgebiet von Warschau gerade ihr Action-Camp abgeschlossen haben, senden. Ich finde, dass das neben dem Przychotnia und dem Syrena ein sehr interessanter Ort ist, den man hier in Warschau besuchen sollte, weil es großartige Leute sind. Ich würde auch einen Besuch von migracja.enoplogs.org empfehlen, was auf Polnisch Einwanderung bedeutet. Die polnische Seite von Migration ist Notarkrime, wo ihr Neuigkeiten über Immigration in Polen finden könnt. Sie ist in vielen Sprachen abrufbar. Ich würde euch auch unsere Website syrena.tk, wo ihr etwas über unsere Aktionen finden könnt, empfehlen. Und ich würde auch allen gern empfehlen, sich basisdemokratisch zu organisieren und Kämpfe gegen Staat und Kapital zu führen. Danke, Pavel. Wir sagen Tschüss vom A-Radio. Tschüss, Pavel. Wir hören uns bald. Bewegung. Wobbling to Victory. Sind militante Gewerkschaften anarchistische Chaoten oder die Zukunft der Arbeiter-Sterninnenbewegung? 5. November 2015, Dick Kinnan. Mitglieder der IWGB an der Universität London. In den letzten Jahren begannen neue oder wiederentdeckte Formen der Selbstorganisation der ArbeiterSternInnen aufzutauchen, und zwar oft dort, wo es am wenigsten erwartet wurde. Kleine unabhängige Gewerkschaften erreichten Erfolge für manche der marginalisiertesten und prekärsten Gruppen von ArbeiterSternInnen, indem sie eine Kombination von häufig kühnen Taktiken, der direkten Aktion und innovativen Kampagnenstrategien nutzten. Diese dynamischen neuen, und teilweise nicht so neuen, Gewerkschaften kämpfen und organisieren sich mit wenigen oder gar keinen Vollzeitfunktionären und mit niedrigstem Budget. Sind sie das Werk anarchistischer Chaoten außerhalb der Tradition der Arbeiter-Sterninnenbewegung oder zeigen sie einen Weg aus der Sackgasse, in der sich unsere Bewegung befindet? IWGB-Fahrradkuriere, die kürzlich einen Sieg um Mindestlohn errungen haben. In London waren Gewerkschaften wie die Vereinten Stimmen der Welt, United Voices of the World, UVW, und die unabhängige Arbeiter-Sterninnen-Union Großbritanniens, Independent Workers Union of Great Britain, IWGB, in der vordersten Front der Kämpfe prekärer, ausgelagerter und größtenteils migrantischer ArbeiterSterninnen. Kürzlich brachten öffentlich sehr präsente Kämpfe für den Mindestlohn, Krankengeld und die Wiedereinstellung von GewerkschaftsaktivistSterninnen bei Auktionshäusern, die UVW, in die Öffentlichkeit. Die ersten Zeichen dieses neuen Unionismus zeigten sich in Großbritannien 2011, als die Industrial Workers of the World, IWW, die berühmten WOP Please, eine Branche für Reinigungskräfte in London organisierten und dafür enttäuschte Mitglieder von UNITE rekrutierten, die mit der Lateinamerikanischen Arbeiter-Sterninnen-Assoziation, Latin American Workers Association, LAVA, verbunden waren. Arbeiter-Sterninnen des Sorte bei Auktionshauses feiern den Sieg im Kampf um den Mindestlohn. Diese Branche basierte auf der bestehenden solidarischen Community in der LAVA und verbreitete sich durch Beratungssprechstunden für Arbeiter-Sterninnen und Sprachkurse, sowie energisches Werben über die lateinamerikanische Community hinaus zu anderen Gruppen von Reinigungskräften, die nach einer effektiven Vertretung am Arbeitsplatz suchten. Die Londoner Mindestlohnsiege im Bürogebäudekomplex Canary Wharf und anderswo folgten, schärften das Profil der IWW und bereiteten den Weg für konsequente Initiativen von UVW und IWGB. Europa und der globale Süden. Im Herbst 2014 führte in Berlin die Freie Arbeiter-Sterninnen-Union, FAU, eine kleine anarchosyndikalistische Gewerkschaft, die in den 1970ern gegründet wurde, aber ältere Wurzeln hat, einen Kampf rumänischer Bauarbeiter gegen die MAL-OF Berlin. Der als MAL-OF-Schame-Kampagne bekannt gewordene Kampf begann, weil bereits unterbezahlte Arbeiter vom Management bedroht wurden, während sie ihnen gleichzeitig schriftliche Arbeitsverträge vorenthielten. Weil die Mainstream-Gewerkschaften die Arbeiter ignorierte, wandten diese sich an die FAU als eine Gewerkschaft, die bereit war, für das zu kämpfen, was man ihnen schuldete. Unter dem Slogan »Bezahl die Arbeiter« lenkten beständige Demonstrationen und Proteststände an der Luxusmall die Aufmerksamkeit auf die Not der vielen tausenden migrantischen ArbeiterSterninnen, die in Deutschland überausgebeutet werden. Der Fall ging nun vor Gericht. Mitglieder von Sicobas demonstrieren in Bologna. In Italien organisierte die Graswurzelgewerkschaft Sicobas migrantische ArbeiterstärkInnen, größtenteils aus Afrika und Indien, die in Bolognas multinationalem Warenhaus- und Logistiksektor arbeiten. Obwohl sie mit Anfeindungen von Unternehmern, Polizei und organisiertem Verbrechen fertig werden mussten, errangen ihre direkten Aktionen und gemeinschaftsbildenden Taktiken bedeutende Siege. Gleichzeitig arbeiten in Polen und Deutschland Mitglieder der syndikalistischen Gewerkschaft Workers-Initiative und einfache Mitglieder der Mainstream-Gewerkschaft VDI in einer grenzüberschreitenden Kooperation in den Amazon-Versandhäusern in beiden Ländern zusammen und organisieren sich gegen ein stark gewerkschaftsfeindliches Unternehmen. Die ArbeiterstärkInnen des globalen Südens gingen, wie immer, vorneweg mit einer wachsenden Bewegung unabhängiger und kollektiver Organisationen unter einigen der historisch am meisten marginalisierten Arbeitskräfte wie im informellen Sektor oder HeimarbeiterstärkInnen. Sogar unter traditionell gewerkschaftlich organisierten Arbeitskräften brachte die Unzufriedenheit mit ihrer bisherigen Gewerkschaft manche ArbeiterstärkInnen dazu, autonome Parallelorganisationen zu gründen, zum Beispiel die Pankpelai Oromai, Arbeiterinnen-Solidarität. Bemerkenswert an diesen neuen Gewerkschaften ist, dass sie, entgegen den Erwartungen, tatsächlich gewinnen. Die Siege werden oft erreicht durch eine Kombination aus kreativer direkter Aktion, dem Aufbau solidarischer Allianzen mit Akteuren sozialer Bewegungen, dem intelligenten Nutzen sozialer Medien und dem Fokus auf die aktive Beteiligung der Mitglieder. ArbeiterstärkInnen dieser Gewerkschaften tendieren dazu, die Gewerkschaft als ihr eigenes kollektives Erzeugnis und ihre Aktivität zu sehen. Ihre Beziehung zur Gewerkschaft ist nicht passiv. Sie warten nicht darauf, dass Dinge für sie getan werden, sondern nutzen ihre organisatorischen Strukturen, sie selber zu tun. Diese Art von Gewerkschaft, die gewissermaßen nur möglich ist, weil Mitglieder und AktiviststärkInnen nicht in traditionellen Gewerkschaftsaktivitäten stecken, hat alle Kennzeichen einer sehr verleumdeten Form der Arbeiter-StärkInnen-Organisierung des Syndikalismus. Syndikalismus. Der Syndikalismus, der heute oft mit dem Anarchosyndikalismus identifiziert wird, ist eine Strömung, die in der Arbeiter-StärkInnen-Bewegung des späten 19. Jahrhunderts aufkam. Sie ist explizit antikapitalistisch, neigt zur Anwendung der direkten Aktion statt auf parlamentarischen Wandel zu warten, ist gegen Sozialpartnerschaften mit Unternehmen, sondern überzeugt von direktdemokratischen Strukturen, die die Autonomie der ArbeiterstärkInnen am Arbeitsplatz betonen. Im frühen 20. Jahrhundert bildete dieser revolutionäre Syndikalismus einen großen Teil der globalen Arbeiterbewegung. Jedoch folgte ein rascher Abstieg dem Auftauchen der kommunistischen Parteien und der Aufstieg des Faschismus führte zum Untergang oder der Zerschlagung der Bewegung. Durch den Klassenkompromiss nach 1945 ist der Syndikalismus beinahe verschwunden. Nachdem nun der neoliberale globale Kapitalismus die Sozialpartnerschaft wegwirft, ohne Zurückhaltung privatisiert und die schlechten alten Zeiten des wilden Kapitalismus zurückkehren, taucht die syndikalistische Organisationsweise wieder auf, um die Herausforderungen zu meistern. Aber syndikalistische und andere militante Minderheitengewerkschaften bleiben dies eine Minderheit. Die Frage bleibt, wie ihre Ansätze, wenn sie Erfolg bringen, zum Nutzen der breiteren Arbeiterbewegung ausgeweitet werden können. Es gibt Zeichen, dass dies nun beginnt, wenn auch auf kleiner Ebene und vorwiegend unter prekären Arbeitskräften. Kürzliche Organisierungsbemühungen der Vereinigten Hotelangestellten in London, die ähnliche Ansätze wie die neuen Gewerkschaften nutzten, betonte innergewerkschaftliche Demokratie, Beteiligung und Militanz erreichten Ergebnisse gerade dort, wo veraltete hierarchische Organisationen in der Vergangenheit scheiterten. Die Vereinigten Hotelangestellten betonen ihre Solidarität mit anderen Graswurzelinitiativen und pflegen einen respektvollen Kontakt und gegenseitige Hilfe mit anderen Gewerkschaften wie UVW, IWGB und IWW, die in benachbarten Sektoren organisieren. Das ist gut, aber leider die Ausnahme. Die direkte Aktion GewerkschafterInnen nehmen sich oft in Acht vor den Gewerkschaften des gewerkschaftlichen Dachverbands Trades Union Congress, TUC, und zwar aus gutem Grund. Manche TUC-AktivistInnen sind skeptisch gegenüber den Neuen und werfen ihnen vor, die Bewegung zu spalten, eine Einstellung, die auf einem fehlenden Bewusstsein für die Ursprünge der neuen Gewerkschaften beruht. Ob diese Vorsicht überwunden werden kann, ist wohl ein Hauptfaktor für den zukünftigen Erfolg der Arbeiterbewegung sowohl in Großbritannien als auch global. Ein offener Dialog sollte entwickelt werden zu unserem gegenseitigen Nutzen. Anarchafeminismus, Vortrag im Rahmen des Schwarzen Tresen. Am 21. August 2015 fand in Münster, im ehemaligen selbstverwalteten Zentrum, ein Vortrag zum Thema Anarchafeminismus statt. Dabei wurde über die Entstehung und Entwicklung anarchafeministischer Positionen berichtet. Am Beispiel des Themenschwerpunktes Bodyshaming, Bi- und Abwerten von Körpern, sollte eine Brücke von historischen Entwicklungen zu heutigen Kämpfen geschlagen werden. Vorbereitet wurde der Vortrag von einem feministischen Arbeitskreis, genderexklusiv, das heißt, ohne CES-Männer, welcher innerhalb der anarchistischen Gruppe Plan A organisiert ist. Der Vortrag sollte eine erste, gemeinsame Aufgabe des Arbeitskreises darstellen. Rahmen für die Veranstaltung war der Schwarze Tresen, eine anarchistische Kneipe, die unregelmäßig in Münster stattfindet und unterschiedliche anarchistische Themen behandelt. Die Veranstaltung war mit beinahe 50 BesucherInnen sehr gut besucht. Einen Großteil machten weiblich gelesene Personen aus. Der Vortrag begann zunächst mit einem theoretischen Input zum Thema Anarchafeminismus. Dabei ging es vor allem um die historischen Entwicklungen anarchafeministischer Perspektiven. Im Anarchafeminismus wird beispielsweise der im historischen Anarchismus bestehende Widerspruch zwischen öffentlich vertretener Theorie und privat gelebter Praxis anarchistischer Männer kritisiert. Auch heute dürfe das Problem sexistischer Unterdrückung innerhalb der Bewegung nicht auf die persönliche Haltung einiger Männer zu feministischen Forderungen reduziert werden. Die anarchistische Bewegung habe und hat sich viel zu wenig mit feministischen Diskussionen auseinandergesetzt. Es dürfe nicht darum gehen, dass feministische Ansätze Rekrutierungsmöglichkeiten für die anarchistische Bewegung bedeuten, sondern es solle sich mit dem eigenen patriarchalen Verhalten und den patriarchalen Strukturen der Bewegung auseinandergesetzt werden. In einem zweiten Teil ging es um das Thema Bodyshaming. Dabei wurde erläutert, was man unter dem Begriff Bodyshaming versteht, das Bi- und Abwerten von Körpern. Anschließend wurde auf das Thema Essstörungen mit Hilfe von Informationen und Erfahrungsberichten zweier Referent-Innen eingegangen. Das Fazit: Die Begriffe schön und hässlich und die damit einhergehende Unterdrückung bedeute für viel zu viele Menschen in dieser Gesellschaft eine Fessel, welche sie einen Großteil des Lebens unfrei und befangen mache und Menschen daran hindere, mit sich selbst zufrieden zu sein. Schönheitsideale seien Teil kapitalistischer Verwertungslogik und müssten bekämpft werden, auch in uns selbstständig. Der Aufruf: Lasst uns den Begriff schön mit unseren eigenen, wohlwollenden Gedanken zurückerobern und selbst definieren. Schönheit ist ein weit umfassender multidimensionaler Begriff. Schönheit kann man ganz individuell mit dem Auge erblicken, Schönheit kann aber auch gefühlt werden, und wenn wir uns beim Lachen und sogar im Schmerz öffnen, können wir Schönheit als Beschaffenheit, die im Leben selbst innewohnt, fühlen. Dem Vortrag schloss sich eine sehr emotionale, aber respektvolle Diskussion an. Viele TeilnehmerInnen haben sich bei den persönlichen Erfahrungsberichten wiedererkannt und sich betroffen gefühlt. Auch nach der Diskussion, beim Kneipenabend, nutzten viele die Zeit, um sich noch weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen. Abschließend möchten wir uns als Arbeitskreis bei allen TeilnehmerInnen für eine anregende und spannende Diskussion und dem insgesamt positiven Feedback bedanken. Da wir auch während der Veranstaltung von einigen gefragt wurden, wie es weitergehen könne, haben wir uns überlegt, zukünftig ein F-L-T-I-Café zu organisieren. Näheres dazu findet ihr sicherlich bald auf unserer Homepage agms.belogsport.eu/anarcha-feminismus oder unter akfem.belogsport.eu. Falls jemand nicht am Vortrag teilnehmen konnte, aber Interesse an der Thematik hat, oder falls sich jemand den Vortrag noch einmal in Ruhe durchlesen möchte, kann das Skript auf unserer Homepage angesehen und oder heruntergeladen werden. Bei Fragen und Kritik könnt ihr uns außerdem gerne auch eine E-Mail an ak-fem@reseup.net schreiben. Außerdem wird der Vortrag voraussichtlich am 14.12.15 um 19 Uhr im Substanz in Osnabrück wiederholt. 1 CES Männer, Männer, die sich mit dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Gender identifizieren. Neben CES Männern gibt es natürlich auch CES Frauen, also Frauen, die sich mit dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Gender identifizieren. 2 weiblich/männlich gelesen, eine Person wird über ihr Aussehen einem sozialen und oder biologischen Geschlecht zugeordnet. 3 Frauen-Lesben-Trans-Inter, abgekürzt, FLTI, umfasst verschiedene Selbstbezeichnungen und Identitäten. Lesbe wird hier getrennt von der Kategorie Frau aufgeführt, weil es auch eine Selbstbezeichnung von Menschen ist, die sich explizit nicht als Frau definieren. Außerdem soll damit darauf hingewiesen werden, dass Frau in der Regel heterosexuell gedacht wird. Trans bzw. Transgender sind offene Begriffe für Menschen, die nicht oder nicht ausschließlich in dem Geschlecht leben wollen oder können, das ihnen bei ihrer Geburt zugewiesen wurde. In Abgrenzung hierzu sprechen wir von CES-Gender. Intersexuelle bzw. intergeschlechtliche Menschen werden mit einem Körper geboren, der den typischen Standards und Normen/Konstrukten von Mann und Frau nicht eindeutig zuzuordnen ist. Die Unterstriche symbolisieren, dass es auch Übergänge und Zwischenräume zwischen den verschiedenen Kategorien geben kann. Kultur und Alltag. Die dunkle Seite der Anziehmacht. Leserbrief zur Rezension von Ursula K. Le Guin's Die Enteigneten. Lieber Lucius, ich bin etwas überrascht von deiner Buchbesprechung, denn in ihr fehlt ein wesentlicher Kern, der gerade die Relevanz dieses Buches ausmacht. In allen bisherigen deutschen Übersetzungen bis 2006 fehlte leider der entscheidende Untertitel des Buches, eine ambivalente Utopie, also eine mehrseitige, eine fragwürdige Utopie. Ursula K. Le Guin übernimmt eben nicht nur einfach die Ideen zum Beispiel Kropotkins, sondern sie stellt auch in Frage, ob diese Utopie so widerspruchslos und freiheitlich wäre, wie sie auf den ersten Blick scheint, und das tut sie sogar sehr, sehr drastisch. Du schreibst in deinem Fazit, Le Guin würde mit Die Enteigneten nahelegen, dass und wie Anarchismus funktionieren könnte. Sie macht das Gegenteil, sie zeigt auf, woran der Anarchismus scheitern könnte. Die Enteigneten ist meiner Meinung nach eher in einem Kontext mit den großen Dystopien, negative Utopien, wie Huleys Brave New World oder Orwells 1984 zu lesen. Oder auch, Le Guin's literarische Formulierung einer Utopie war die letzte noch mögliche Formulierung, bevor das Zeitalter der Dystopien anbrach. Die Erstausgabe von Die Enteigneten erschien 1974, das heißt, der Schreibprozess fand im Scheitern der sogenannten 1968er Bewegung statt und reflektiert natürlich auch diese. Global wurden die damaligen sozialen Bewegungen vor allem durch Kriege, Vietnam, durch die atomare Bedrohung und durch einen drohenden ökologischen Kollaps geprägt. Eine andere Welt schien auch SchriftstellersternInnen unwahrscheinlicher als ein Untergang im Desaster. Das prägt die engagierte Literatur. Le Guin geht einen Zwischenweg, sie schildert die positive Utopie, die sie definitiv selber sympathisch findet, sie beschreibt aber auch intensiv ihre dunkle Seite. Über Jahre hinweg haben mir mehrere gute FreundsternInnen immer wieder geraten, Planet der Habenichtse unbedingt einmal zu lesen, denn es hätte sie zu Anarchist-SternInnen gemacht. Es hat sehr lange gedauert, bis ich das endlich getan habe. Ich fand das Buch großartig, habe mich aber gefragt, wie diese skeptische Darstellung, die den Finger auf einige wunde Punkte legt, Menschen zu Anarchist-SternInnen machen könnte, anstatt sie eher von dieser Idee abzuschrecken. Du schreibst in deiner Rezension, der Physiker Chebec würde den Mond Anaris Richtung Uras verlassen, weil er glaubt, nur hier seine Forschungen fortsetzen zu können. Nein, das steht so nicht im Buch. Er glaubt dies nicht nur, er weiß es. Er wird in seiner Forschungsarbeit behindert, weil sie nicht zur Idee der Odonir-SternInnen passt. Seine naturwissenschaftlichen Ideen werden als besitztümlerisch, propetearisch, welch wunderschöne Wortschöpfung, angesehen und daher bewusst und autoritär boykottiert, obwohl Chebec kapitalistische Interessen tatsächlich fernliegen. Das ist der Kern des Buches: das gleichberechtigte Kollektiv beherrscht die Einzelnen und verharrt in Stagnation, hat Angst vor Entwicklung. Dabei wird auch Chebecs Privatleben, das Zusammensein mit seiner Freundin und seinem Kind, absichtlich verunmöglicht. Dass Chebec auch nur Kontakt zu einer nicht-anarchistischen Kultur aufnimmt, gilt den Odonir-SternInnen als Verrat. Es gibt nur eine Antwort darauf in dieser freiwilligen Ordnung: den Ausschluss aus der Gemeinschaft. Weitaus schlimmer geht es Chebecs Freund Tirin, dem Künstler. Er wird von der anarchischen Gesellschaftsorganisation schlicht für verrückt erklärt. Gefängnisse gibt es nicht, aber eine Insel mit einer Einrichtung für Kranke. Die Anspielung ist, finde ich, deutlich genug. Vor allem aber hat Ursula K. Le Guin in Die Enteigneten eins deutlich gemacht: so viele gute Vorsätze wir auch haben, so gut unser Plan auch ist, welche Eventualitäten wir auch einkalkuliert haben, es gibt keine Sicherheit selbst vor extremsten Menschheitsverbrechen. Im Mittelteil des Romans beschreibt die Autorin eine große Hungersnot und die damit verbundene bewusste gesellschaftliche Entscheidung, massenhaft Menschen verhungern zu lassen, vor allem aber den gesellschaftlichen Zwang, dass wiederum Einzelne entscheiden müssen, wer lebt und wer stirbt. Die ganze Episode um die Hungersnot auf Anaris wäre für die Rahmenhandlung nicht nötig, aber sie ist mehr als notwendig für Le Guins moralische Botschaft. Chebec unterhält sich über diese Hungersnot mit einem Eisenbahner, der zentrale Sätze des Buches sagt: ich arbeitete ganztags, daher bekam ich volle Rationen. Ich verdiente sie mir. Ich verdiente sie, indem ich Listen von den Menschen aufstellte, die zum Hungertod verurteilt wurden. Ich muss stehe Menschen zählen. Ich habe die Arbeit niedergelegt. Aber die Listen von der Fabrik hat jemand anders übernommen. Es gibt immer Leute, die bereit sind, Listen aufzustellen. Ich muss stehe das Buch bei diesen Sätzen weglegen. Ursula K. Le Guin macht hier sehr deutliche Anspielungen auf den Faschismus, den Nationalsozialismus und die massenhafte Vernichtung von Menschenleben. Sie warnt: diese Pervertierung der Gesellschaft ist immer möglich, auch im Anarchismus. Das ist sehr krass, ich kenne keine einzige andere literarische Stelle, die eine solche Möglichkeit derart beschreibt. Aber die Warnung erfolgt zu Recht. Ich möchte nicht missverstanden werden: Ursula K. Le Guin hat kein Buch geschrieben, um den Anarchismus schlecht zu machen. Sie selber hat das meines Wissens in einem späteren Aufsatz betont. In gewissem Sinne wirbt sie durchaus auch für diese Gesellschaftsform, aber weniger durch die Beschreibung des anarchistischen Mondes Anaris als vielmehr durch den Blick von diesem Mond auf den kapitalistischen Planeten Uras. Ich wollte aber die Aufmerksamkeit auf die wichtige Kritik, die Le Guin sehr deutlich äußert, lenken, weil sie in deiner Rezension gar nicht vorkommt. Das darf man nicht überlesen. Ursula K. Le Guin sagt uns: bleibt wachsam. Ich war sehr dankbar für dieses Buch, nicht weil es mich zum Anarchisten gemacht hätte, sondern weil es mir in Erinnerung gerufen hat, dass es nicht darauf ankommt, Anarchist zu sein, sondern Mensch zu bleiben. Mit nichtsdestotrotz sozialistisch-libertären Grüßen. Theodor Webin. Proaktiv autonom oder für ein Update libertärer Schulkritik. Von Matthias. Der Diskurs um libertäre Kritik an Schule und Erziehung stößt auf weniger Interesse als zu seinen besseren Zeiten. Das könnte daran liegen, dass die gewandelten Umstände schulischer Realität im Neoliberalismus und auch neue Theorieströmungen noch zu wenig berücksichtigt werden. Aber wie kann Herrschaftskritik an Schule aussehen in einer Zeit, in der weniger auf Anordnung gepaukt, sondern an die Selbststeuerungspotenziale von SchülersternInnen appelliert wird? Eine neue Studie versucht Antworten zu geben. Anarchismus und Pädagogik, ein wechselhaftes Verhältnis. Libertäre Schulkritik und Pädagogik zerrt bis heute stark von einigen ihrer Ikonen aus klassisch-anarchistischen Zeiten. Sei es die moderne Schule Francisco Ferrers, 1859 bis 1909, die libertäre Volksbildung Leo Tolstois, 1828 bis 1910, oder die Vorstellungen guten Unterrichts, die AnarchiststernInnen, und anderes Pjotr Kropotkin, 1898 gemeinsam in Paris formulierten, pädagogisch-optimistische Ansprüche überwogen. Der neoanarchistische Diskurs um Pädagogik, ab 1945, hingegen ist von einer skeptischen Grundtendenz gegenüber der Erziehung als Herrschaftsinstrument geprägt. AnarchiststernInnen griffen zum einen die US-Kinderrechtsdebatte im Anschluss an John Holt auf, der sämtliche Schul- und Erziehungszwänge in Frage stellte, und sie diskutieren bis heute die Antipädagogik Eckehart von Braunmühls, die von der Unmöglichkeit einer herrschaftsfreien Erziehung ausgeht. Zum anderen entstand die Alternativschulbewegung in Abgrenzung zum staatlichen Bildungssystem. Neue Lernkultur? Doch auch die staatlich organisierte Bildung als Bezugspunkt libertärer Kritik ist nicht mehr dieselbe wie vor 50 oder 100 Jahren, zumindest als Versatzstücke finden sich an jedem noch so traditionsbewussten Gymnasium reformpädagogische Elemente, Rohrstöcke hingegen nicht mehr. Pauken- und Frontalunterricht sind zwar nicht verschwunden, wurden aber längst ergänzt durch kooperative Lernformen und Wahlpflichtaufgaben, Peer-Feedback und Projektarbeit. Abgesehen vom pädagogischen Umgang wandelt sich auch die öffentliche Debatte. Neue Phänomene zur Ausschöpfung des Humankapitals treten auf. Bildung als Ware, in Form zergliederbarer und vergleichbarer Kompetenzen, bildet den Grundstein zum internationalen Wettbewerb, wie in der Vergleichsstudie PISA. All dies zeigt, dass Schule zwar auch weiterhin ihre gesellschaftliche Funktion der Stabilisierung der bürgerlichen Gesellschaft erfüllt, dabei aber vielfältige neue Formen zur Konstruktion von Leistung als Zuweisungskriterium hervorbringt und damit Herrschaftsmechanismen. Alte Kritik. In meiner Untersuchung des anarchistischen Diskurses zu Schulkritik und Pädagogik bin ich auf ein breites Spektrum inspirierender Vorstellungen von freiheitlicher Bildung gestoßen. Allerdings sehe ich in der teilweise zwar schonungslosen, aber unpräzisen Kritik an Schule auch ein Zurückbleiben hinter dem eigenen Anspruch, Herrschaftsmechanismen zu erkennen und anzugreifen. Dies möchte ich an zwei Beispielen verdeutlichen. Beispiel 1: Ich rate zur sofortigen Revolution innerhalb des Schulgebäudes. Moderne Unterrichtsformen jenseits von Frontalunterricht oder weniger autoritärer Umgang von Lehrkräften, solche Veränderungen innerhalb des Systems Schule werden von AnarchiststernInnen häufig als Reformismus abgetan, wahre Möglichkeiten freiheitlicher Bildung nur im utopischen Bereich skizziert. Beispielsweise schreibt Schwarze Katze: Freie Wahl heißt Unfreiheit. Die LehrerIn gewährleistet den SchülerInnen nur so ein Maß an Freiheit, um nicht zu zeigen, wie gefangen die Kinder eigentlich sind. Das gilt auch für Wahlfächer. Fragt einen Todeskandidaten, ob er gehängt, erschossen oder vergiftet werden möchte, eins und auf LehrersternInnen bezogen, egal ob kollegial oder autoritär, der Lehrer ist allein durch seine Definition schon dazu verdammt, seine SchülerInnen unterdrücken zu müssen. Zu einem drastischeren Fazit gelangt der Antipädagoge Gerhard Kern, der die Komplizenschaft von LehrersternInnen als Hilfsarbeiter der Macht II attackiert: Es träfe sie eine Mitschuld im Sinne Adolf Eichmanns Eingeständnisses, meine Schuld war mein Gehorsam. In dieser Hinsicht sind LehrersternInnen für Kern Büttel eines präfaschistischen Deutschlands. An diesen Beispielen erscheint mir problematisch, dass Schule bzw. der Staat nur in seiner repressiven Funktion gesehen wird und dass Veränderungen nur entweder wahrhaft revolutionär oder nichtig seien. Dadurch werden Gegensätze aufgebaut, die für konkrete Kämpfe hinderlich sind, denn meiner Meinung nach kann die Eingewöhnung in normierenden und herrschaftsförmigen Umgang auch stückweise untergraben werden. Auch der Politikwissenschaftler Thorsten Bewernitz weist auf einen sowohl revolutionär wie auch reformistisch vorgehenden Anarchismus hin, egal ob soziale Revolution oder 5-Minuten-Pause, der Kampf ist derselbe. 3. Beispiel 2. Freiräume schaffen. Räumlich, zeitlich und in der Ablehnung von Fremdbestimmung und Unterdrückung arbeiten sich viele Libertäre kritisch an der Institution Schule ab und setzen stattdessen auf die Lerninteressen von SchülersternInnen als Subjekte, statt als Objekte, auf Selbstbestimmung, Autonomie und Freiheit, an Alternativschulen auch Selbstregulation. Diese Ansprüche gehen zurück auf die Hoffnungen, die bereits im Kontext der neuen sozialen Bewegungen an Alternativprojekte geknüpft wurde, eine neue Gesellschaft im Kleinen vorwegzunehmen, 4, wozu es einer Bewusstseinsveränderung, 5 und der Ausdehnung des Raumes für freie Handlungen, 6 bedürfe, bis eine Gesellschaftsveränderung erreicht sei. Dem Subjekt fällt in diesen Freiräumen die Fähigkeit zu, Verantwortung für seine Entwicklung zu übernehmen, 7, in seinem Bereich initiativ und kreativ zu sein, 8 und selbst am besten zu wissen, was gut für es ist. Mit seinen Gedanken zur Unterwerfung durch Subjektivität hat der Philosoph Michel Foucault den Kämpfen gegen Herrschaft und Ausbeutung einen weiteren Aspekt hinzugefügt. Er stellt in Frage, ob das starke, autonome Subjekt der Aufklärung, auf welches sich AnarchistInnen häufig auch zur Unterstützung ihrer Schulkritik beziehen, als voluntaristischer Ausgangspunkt von Widerständigkeit vorausgesetzt werden kann. Im Zeitalter neoliberaler Anrufungen an Freiheit und Autonomie wird dieser Einwand umso bedeutsamer. Wenn es also stimmt, dass sich Herrschaft auch durch hegemoniale Formen von Subjektivität reproduziert, dann müsste libertäre Schulkritik stärker als bisher danach fragen, wie bereits die umkämpfte Hervorperingung der Subjekte zwischen Unterwerfung und Widerstand eine Rolle für Schulkritik spielt. Mit anderen Worten, auch der von autonomen Subjekten besiedelte Freiraum, ob Bildungsprotest, Alternativschule, gegen Uni, stellt kein Außerhalb dar, sondern ist dem Sog des Regierens und sich Selbstregierens ausgesetzt. Für ein Update? Zum Schluss einige mögliche Stoßrichtungen postanarchistisch inspirierter Schulkritik. Der Problematik, dass sich die bestehende Ordnung auch durch Subjektivierung und selbst in Gruppen fortschreibt, die sich als emanzipativ verstehen, begegnet beispielsweise der Erzieher und Pädagoge Mark Brandt mit seinem Workshop Männlichkeit in autonomer Politik. Dabei soll und anderes durch antisexistische Gruppenstrukturen und die Reflexion des eigenen Habitus und der eigenen Sozialisation männliche Herrschaft abgebaut werden. Ich halte diese Initiative für ein wichtiges Beispiel dafür, dass auch AnarchistInnen Subjektivierungsprozesse als Schauplatz für Kämpfe aufgreifen könnten. Der Vorschlag des Anarchismusforschers Jürgen Münken zur Formierung anarchistischer Subjektivität 9 oder Ulrich Brötzeglings Kunst, anders anders zu sein, 10 stellen hilfreiche Ansatzpunkte dar. Auch die widerständige Praxis der Entschulungsbewegung könnte libertäre Schulkritik bereichern. Diese Bewegung, die sich auf das Einfordern eines Rechts auf Bildung gegen Schule in ihrer heutigen Form beruft, findet ihre Vorstellungen in den Entwürfen des Anarchismusforschers Ulrich Klemm oder des freischaffenden Philosophen Bertrand Stern von lokalöffentlichen, statt zentralstaatlichen, Bildungseinrichtungen konkretisiert. Entgegen den herrschaftsverfestigenden Fehlschlüssen der Homeschola kann libertäre Schulkritik hier einen wichtigen theoretischen und politischen Bezugspunkt für praktischen Widerstand anbieten. Darüber hinaus macht der Alternativschulpraktiker Matthias Hofmann anschlussfähige Vorschläge zur Weiterentwicklung des politischen Selbstverständnisses von Alternativschulen und weist auf die dringende Notwendigkeit einer stärkeren Neoliberalismuskritik hin. 11. Zwar seien Alternativschulen häufig aus einem kapitalismuskritischen sozialen Kontext heraus entstanden, aber die Prinzipien Selbstbestimmung, Mitbestimmung und die Fertigkeiten von Alternativschüler*innen, kreativ, eigeninitiativ, engagiert, stellen im heutigen Kapitalismus teilweise gewünschte Softskills dar, unangepasste IA als Alleinstellungsmerkmal, Kreativität als abzuschöpfende Ressource. 12. Um dieser Vereinnahmung zu entgehen, schlägt er vor, die Praktizierung direkter Demokratie und die Mitbestimmungsmöglichkeiten auch in grundsätzlichen Themen einer neoliberal verklärten Scheinfreiheit, zum Beispiel im Arbeitsleben, gegenüberzustellen, die Hierarchie und Ungerechtigkeit nicht grundsätzlich in Frage stellt. Schließlich halte ich Praxisreflexionsformate und LehrerInnen-Bezugsgruppen wie die der Insel für selbstbestimmtes Lernen 13 für eine wichtige, aktuelle Bereicherung des Diskurses. Solche Formate können helfen, dem Druck zur kritiklosen Übernahme pädagogischer Handlungsweisen, Hierarchien und struktureller Zwänge zu begegnen. Gleichzeitig könnte die Artikulation libertärer Positionen aus Lehrer*innen-Perspektive helfen, den schulkritischen Diskurs auf alle an Bildungsarbeit Beteiligten auszuweiten. Die Studie Libertäre Schulkritik und anarchistische Pädagogik erscheint im Februar 2016 im Verlag Edition AW. Matthias. 1. Dies und folgendes, Schwarze Katze, ohnmächtig mächtig eine Kritik zur Lehrerinnenrolle. http://www.anarchismus.at/anarchistische-pädagogik. Rev. 5.11.2015. 2. Hier und folgende, Kern, libertäre Antipädagogik. Ulm 1998, Seite 24. 3. FAU Hamburg, zitiert nach. Bewernitz, Gewitter Anarchist A-Theorie. http://www.grundrisse.net/grundrisse/2.4rev. 5.11.2015. 4. Föderation der Bildungssyndikate, Herausgeber, Beilage Bildungssyndikat, in Direkte Aktion 171, 2005, Seite 8. 5. Steinicke, Bildung und Erziehung ohne Herrschaft. Frankfurt, M. 1993, Seite 22. 6. Paul Gutmann zitiert nach. Blankertz, Staatlichkeitswahn. Wetzlar 1980, Seite 90. 7. Vorwort, in, Fragend voran. 1-2006, Seite 1. 8. Stern, Schluss mit Schule. Leipzig 2006, Seite 199. 9. Mümken, Freiheit, Individualität, Subjektivität. Frankfurt am Main 2003, Seite 244. 10. Brötzigling, Das unternehmerische Selbst 5. Auflage. Frankfurt M 2013, Seite 283 folgende. 11. Hofmann, Geschichte und Gegenwart freier Alternativschulen. Ulm 2013, Seite 147 folgende. 12. Brötzigling, Das unternehmerische Selbst, Seite 161 bis 170. 13. Seite https://www.riseup.net/insel-rev. 5.11.2015. Analyse und Diskussion. Massenhaft widerständiges Leben. Während sich bundesdeutsche Medien mit Blick auf die bevorstehende Integration vieler geflüchteter Menschen wieder darauf konzentrieren, von der Notwendigkeit einer deutschen Leitkultur zu reden, erweisen sich weite Teile der sich selbst als progressiv und emanzipatorisch verstehenden politisch linken Szene als handlungsunfähig. Ihre Aktivität zeichnet sich häufig durch das Abspulen ständig gleichbleibender Parolen, aber vor allem auch Aktionsformen aus. Um die als möglich erklärte und häufig propagierte, sogenannte bessere Welt schaffen zu können, braucht es aber vor allem langfristiges und konsequentes Abweichen vom Bestehenden. Eine Gegenkultur, die diesem Namen würdig ist. Wir leben in einer Zeit, für die sich wohl genug Gründe finden ließen, dieser ein möglicherweise revolutionäres Potenzial zuzuschreiben. Auf der einen Seite beobachten wir viele Menschen, die mit fundamentalen Problemen, regelrechten Krisen konfrontiert sind, die sie sowohl im rein ökonomischen, als auch zunehmend im persönlichen Bereich treffen. In den vergangenen Jahren wurden die Existenzgrundlagen vieler tausend Menschen von einem Moment zum nächsten ausgelöscht. Im Zuge der folgenden Auseinandersetzungen wurden viele Menschen stark politisiert, veränderten ihre Wahrnehmung der Welt, in der sie leben. Viele hatten die Chance, sich im Zuge vergangener Krisenerfahrungen und infolge der sich formierenden Arten gesellschaftlichen Protests und Widerstands nicht nur zu politisieren, sondern auch einen Weg zu finden, dieses neu gewonnene politische Bewusstsein in eine entsprechende Aktivität zu überführen. Alte Gruppierungen konnten Zulauf verzeichnen und viele beteiligten sich wohl nicht zuletzt zu diesem Zweck an entsprechenden Protesten und neue wurden gegründet. Den möglicherweise verstärkt politisierten Menschen steht also auf der anderen Seite eine Vielzahl politischer Gruppierungen unterschiedlichster Couleur gegenüber. Allen gemeinsam ist, dass sie für sich mehr oder minder den Anspruch erheben, die Welt, wie sie derzeit besteht, verändern zu wollen. Sieht man sich die Außendarstellung vieler Gruppierungen an, entsteht schnell der Eindruck, dass die meisten in erster Linie gegen etwas sind und nur in zweiter für eine Alternative. Im Selbstverständnis oder Grundsatzprogramm finden sich ein paar Sätze dazu, wie man sich die Welt in ferner Zukunft vorstelle. Diese liefern insgesamt wenig konkrete Programme oder Darstellungen für die Welt von morgen. Das an sich stellt kein Problem dar. Hierin liegt vielmehr die Stärke der Bewegung. Soll nämlich sichergestellt werden, dass der Umbau der Welt so vonstatten geht, wie die daran beteiligten Akteure es sich tatsächlich wünschen, muss dafür Sorge getragen werden, dass diese sie gemeinsam und frei in ihrem Handeln formen können. Ein unter den gegebenen Umständen ausformuliertes und für allumfassend erklärt und anschließend zum Dogma erhobenes Konzept, würde letztendlich wohl kaum seinen Zweck erfüllen können. Viel realistischer ist die Vorstellung einer Transformation, die sich über eine Revolutionierung in Teilschritten vollzieht. Wir können uns heute nicht vorstellen, wie genau die Welt von morgen aussehen kann, was alles denkbar und möglich ist, weil wir in einer Welt aufgewachsen sind, die uns naturgemäß in unserer Vorstellungskraft und unserem Denken massiv einschränkt. Stellen wir uns den revolutionären Prozess aber als ein langfristiges Projekt vor, wird schnell deutlich, dass dies eine viel realistischere Sichtweise ist, die letztendlich auch ein sehr viel größeres Potenzial birgt. Ein fertiges Konzept wäre falsch. Dennoch müssen subversive Gruppierungen eine gewisse Perspektive bieten. Viele Menschen kehren ihnen nicht zuletzt deshalb nach einigen Jahren intensiver Aktivität den Rücken, weil ihnen eine solche Perspektive langfristig fehlt. Sie verlieren sich häufig darin, sich den Gegebenheiten anzupassen, womöglich spießiger oder gar kapitalistischer zu werden, als alle, die früher für sie als abschreckendes Beispiel galten. Werden die Aktionsformen linker Zusammenhänge betrachtet, scheint diese Enttäuschung nachvollziehbar und schlüssig. Das Agieren beschränkt sich oft primär auf eine reine Selbstdarstellung. Demonstrationen und Protestveranstaltungen dienen unter anderem zur Spende- und Mitgliederwerbung, letztendlich aber wie häufig auch militante Aktionen primär der Selbstbefriedigung. Die Frage nach den Zielen der einzelnen Aktivitäten wird häufig genauso selten thematisiert wie die kritische Betrachtung der jeweils gewählten Strategien. Hinsichtlich der jeweiligen Strategien wird häufig von vornherein eine grundsätzliche Entscheidung zwischen gewaltfreien und militanten Aktionsformen getroffen, die im Kern dazu führt, dass wirklich effizientes Agieren nur noch stark eingeschränkt erfolgen kann, weil durch eine grundsätzliche Wahl zwischen beiden eine bestimmte Handlungsart von Beginn an zum Dogma erhoben wird und dadurch andere, je nach Begebenheiten womöglich effizientere Aktionsformen ausgeschlossen werden. Hier lässt sich festhalten, dass sich in der Vergangenheit gerade solche Kämpfe als besonders effizient erwiesen haben, die mit einer breiten Vielfalt an Aktionsformen in Erscheinung getreten sind. Außerdem bildet Emanzipation und Selbstbestimmung die Grundlage einer herrschaftsfreien Gesellschaft und jene, die für sie kämpfen, müssen erkennen, dass anderen das Recht zusteht, selbst zu entscheiden, welche Techniken sie sich jeweils bedienen möchten. Nur in einer Begegnung auf Augenhöhe und der Koexistenz aller Aktionsformen kann ein Weg in eine erstrebenswerte Zukunft gesehen werden. Fest steht, dass Emanzipation, wenn sie nicht gelebt, sondern ständig nur propagiert wird, nach einer Zeit naturgemäß ihren Anreiz verliert. Um dem vorzubeugen, aber auch um zielführend an dem Aufbau einer anderen Welt zu arbeiten, kommt daher der Frage der Strategie eine besondere Bedeutung zu. Bringen uns alteingesessene Aktionsformen, wie Demonstrationen, wirklich einem bestimmten Ziel näher oder bergen sie vielleicht vielmehr die Gefahr, dass sie hinsichtlich Organisations-, Anreise- und Zeitaufwand Ressourcen verschlingen, die an anderer Stelle sehr viel effizienter eingesetzt werden könnten? Menschenketten, Mahnwachen, Latschdemos und Postkartenaktionen sind nicht per se zu verurteilende Aktionsformen im Kampf für ein besseres Leben und ihnen kann sicherlich auch nicht der ein oder andere Teilerfolg abgesprochen werden, allerdings birgt jede Aktion auch immer die Gefahr in sich, Kapazitäten und die Motivation für andere zu rauben. Aus diesem Grund sollte die Frage der Strategie stets gestellt und offen, kritisch thematisiert werden. Hierin sollte aber unter keinen Umständen vorschnell ein Anlass zur Spaltung gesehen werden, denn besonders die Vielfältigkeit einzelner Bewegungen macht diese stark. Neben der Frage der kritischen Praxis sollten auch Themen wie Sicherheit, Dominanzverhalten und Hierarchien regelmäßig selbstkritisch behandelt werden. Gerade weil die Ziele gesellschaftlicher Veränderungen oft in weiter Ferne scheinen, ist es wichtig, Wege zu finden, seinen Widerstand aktiv leben zu können. Zentral sind hierfür nicht besondere Lebensformen, die Mitgliedschaft in bestimmten politischen Zusammenhängen oder ein bestimmtes Maß an theoretischem und praktischem Wissen. Von zentraler Bedeutung ist es vielmehr, das eigene emanzipatorische Handeln sichtbar zu machen, sich theoretisch und praktisch zu schulen, selbst organisiert und unabhängig aufzutreten und gemeinsam mit anderen Menschen Widerstandsformen für den Alltag zu entwickeln. Während sich auf Demos und selbstorganisierten Events selten die Möglichkeit ergibt, mit Menschen, die der Bewegung fremd sind, in Kontakt zu kommen und die eigenen Ideen offen zu diskutieren, bergen kleine Aktionen im Alltag oft ein sehr viel höheres revolutionäres Potenzial. Hierzu gehört es beispielsweise, Herrschafts- und Gewaltformen zwischen Menschen bei möglichst jeder Gelegenheit durch unmittelbares Eingreifen kenntlich zu machen, durch die Kritik alltäglicher Normalitäten aktiv Debatten um Sexismus, Verwertungszwang, Umweltzerstörung und Diskriminierung loszutreten und bestehende Alternativen zu Markt und Staat offensiv zu unterstützen. Für einen derart widerständigen Alltag eignen sich verschiedene Formen der Kommunikationsguerilla, beispielsweise geschickt gestaltete und platzierte Flugblätter oder Aufkleber, die zum Beispiel in Telefonzellen oder an Briefkästen darauf hinweisen, dass die geführten Gespräche oder eingeworfenen Sendungen überwacht werden, wenn dem nicht explizit widersprochen werde, oder die auf dem Weg zu und direkt vor Wahllokalen verkünden, die Wahl sei aufgrund eines Mangels an Alternativen zum Bestehenden auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Geht es um Konsum, können derartige Zettel dazu dienen, Produkten in Supermärkten als falsche Preisetiketten oder Warnhinweise zusätzliche Informationen hinzuzufügen. Bei Fertiggerichten beispielsweise einen Hinweis auf den täglichen Einheitsbrei oder bei Kosmetikprodukten etwas wie der Preis dieses Produktes zeichnet sich durch ein sinkendes Selbstbewusstsein und steigenden Schlankheitswahn aus. Auf öffentlichen Toiletten oder in Umkleide können geschickt formulierte und entsprechend platzierte subversive Gedichte oder Texte dazu dienen, an diesen stillen Orten Anlass zu Gedankenspielen zu geben. Ein bisschen Material für derartige subversive Aktionen stets mit sich zu führen, lohnt sich also, ausgenommen natürlich in Situationen, in denen mit personenbezogenen Kontrollen zu rechnen ist, wie beispielsweise im Vorfeld von Demonstrationen. Wenn es darum geht, aktiver selbst eine Rolle zu spielen, seien hier die folgenden Beispiele genannt: Ladendiebstahl, das spontane Improvisieren von kleinen, versteckten Theaterstücken, die beispielsweise dazu dienen, beobachtete Situationen, in denen jemand diskriminiert wurde, überspitzt zu wiederholen oder ironisch auf die Spitze zu treiben. Letzteres kann beispielsweise an der Supermarktkasse passieren, wenn es darum geht, die Einkäufe aufzuteilen, um diese nach Hause zu bringen, und eine Frau zu einem Mann sagt, sie trage den schweren Kasten Bier, er sei immerhin aufgrund seines zugeschriebenen Geschlechts zu schwach dafür. Denkbar ist es auch, beobachtete Situationen im Zuge eines vorgetäuschten Telefonats lautstark politisch zu kommentieren. Geht es um Fahrkartenkontrollen im Zug oder der S-Bahn, ist es denkbar, diese so lange zu ignorieren, bis eine persönliche Ansprache erfolgt, seinen eigenen Fahrausweis dann nur zögerlich zu suchen und den Sinn der Kontrolle kritisch zu erfragen, um dadurch eine Diskussion um Eigentums- und Teilhaberechte loszutreten. Etwas militanter ist es auch denkbar, sich vehement von den Kontrollierenden wegzudrehen und an der nächsten Haltestelle aus dem Waggon zu springen. Wird eine Polizeikontrolle beobachtet, können kritische Blicke unter das Polizeiauto oder Hinweise zum Zustand, muss das dort unten so herunterhängen, für kurzzeitige Irritation sorgen. Es wäre auch denkbar, die durchgeführten Aktionen lautstark zu begrüßen, mehr und allgegenwärtige Polizeigewalt einzufordern oder die Kontrollierenden im Sprechchor abzufeiern. Der Alltag bietet zahlreiche Möglichkeiten für kleine Sabotageaktionen. Im persönlichen, zwischenmenschlichen Zusammenleben kommt es darauf an, praktische Alternativen bewusst und bedacht auszuleben und diese dabei stets selbstkritisch weiterzuentwickeln. Sei es nun die Ausgestaltung der eigenen Beziehung, im Bereich der Ernährung, Bildung, Freizeitgestaltung oder gar der Kindererziehung. Überall bietet sich Raum für widerständiges Leben, den es zu erkennen und bedacht zu nutzen gilt. Nur durch ständige Wachsamkeit und entsprechende Aktivität kann letztendlich ein Leben jenseits der allgegenwärtigen ökonomischen Unterwerfung erlangt werden. Durch alltäglichen Widerstand können Gewinne an Handlungsspielraum erzielt werden, die sich selbst potenzierend allgegenwärtig Orte für kreativen Widerstand und alternative Lebensformen schaffen. So wie es immer schon falsch war, Alltag und Politik zu trennen, ist es auch falsch, Widerstand auf öffentliche, massenwirksame Aktionsformen zu beschränken und ihn somit zu einem besonderen Erlebnis zu machen, das abgekoppelt vom restlichen Leben existiert. Kleine Eingriffe, die ohne größeren Aufwand überall durchgeführt werden können, bieten ein großes Potenzial. Wichtig ist massenhaft widerständiges Leben. Nur aus ihm können stabile Zentren einer wahren Gegenkultur entstehen.